denn er ist allmächtig. Allmassiver, allmassiver, ich bin allmassiver. Hart wie Stahl, hart wie Holz, hart wie ein Urwaldtiger. Allmassiver, hart wie Stahl, Jacke Alpha Industries. Drogenfahnder können ihn mal, jeder weiß, dass er viel dient. Allmassiver, heute schreit, scharfe Boome, Gangster-Rap. Beide Chica sind im Fang, andere Rapper, alle weg. Allmassiver, schwer gereizt, guckt mit seiner Panzerfaust. Macht dich für den Kampf bereit, ja, er fliegt dich wie der Faust. Allmassiver, Millionär, fährt die Maserati rum. Frisst die Eier jetzt vom Stör, wo bleibt seine Huldigung? Allmassiver, Allmassiver, ich bin Allmassiver. Weil mein letztes Album in den Charts war, hab ich Start Receiver. Allmassiver, Allmassiver, ich bin Allmassiver, hart wie Stahl. Wenn's die Taub auf mein Receiver setzt, gehst das ganz wild, ich schwimm hier wie Leute, Flieger ausgeliefert. So einer Scheißdreck. Allmassiver, Allmassiver, Allmassiver. Heißer Stoff, beißt dich wie ein Höllenhund. Mit der Staatsanwaltschaft zoff, schreit mit ihm ist ungesund. Allmassiver, Vektoral, führt zu einer Riesenbrust. Schlecht gereimt, mir egal, Körper wie aus einem Guss. Allmassiver, an den Kampf, bald zu alt für Bühnenshow. Muss man in ein Bad mit Amt, muss sich in der Kur erholen. Allmassiver, gehört von der Band NSS. Was ihn jedoch etwas stört, ist der Allmassiver Track. Allmassiver, Allmassiver, ich bin Allmassiver, weil mein letztes Album in den Charts war, hab ich Start Receiver. Allmassiver, Allmassiver, ich bin Allmassiver, hart wie Stahl. Wenn's die Taube auf mein Receiver setzt, gießt das ganz wild, ich schwimm hier wie Leute, Flieger ausgeliefert. Schweinehund, Taube. Allmassiver, Allmassiver, Allmassiver. Alhamdulillah. Später, jeder Tag, das Schweinehund Tauber verschwindet von Sad Receiver, von Allmassiver. Ich habe letztens einen Film geschaut, wo nackte Frau war und als BH ausgezogen war, fast hat angefangen zu kriseln. Ich bin Allmassiver. Hey, Allmassiver, der Beat ist längst aus, Mann. Okay.